1984 für den RIAS produzierte Sendereihe. Wir sind heute am Ende der Geschichte. Elvis ist einsam und abhängig von Medikamenten. Die Show aber muss weitergehen. Die letzten Auftritte zeigen einen Mann, der nur noch mit Mühe hält, was sich die Fans von ihm versprechen. Die Fans indes behalten einen Künstler im Herzen, der sie seit Mitte der 50er Jahre begleitete, sich mit ihnen wandelte, aber sich und ihnen in einer Sache treu blieb. In seiner Sangeskunst, die, genresübergreifend, bis heute ihresgleichen sucht. Irgendwann in einer Nebenbeiszene des Films Elvis on Tour. Der King steht in der geöffneten Bordtür seines Privatjets und wartet darauf, dass die Gangway herangefahren kommt. Er schaut hoch in die gleißende Sonne, die ihn so unvermittelt trifft. Verwirrt, irritiert, wie ein Astronaut, der nicht weiß, was ihn auf einem fernen Planeten erwarten mag. Die Welt der wirklichen Menschen war so weit entfernt. Die kleinen Alltagssorgen und gelegentlichen Wochenendfreuden der gewöhnlichen Sterblichen erreichten ihn nur als Fernsehbild in den 6 o'clock News. Er reiste mit einem Hofstaater Ja-Sager, mit einer Kollektion Leichtfeuerwaffen, einer Batterie Pillenschachteln und diversen einander hochschaukelnden Neurosen. Er war nur noch der Schatten eines strahlenden, fordernden Rock-Conquistadors, zum vagen Mythos ausgebrannt, eine gerade mal noch lebende Legende, die in tragischer Schussfahrt ins Tal der Puppen hinabglitt. Was ist die schmerzlichste Erinnerung an Marilyn? Jene Nacht der zerwühlten Kissen und halbgerauchten Zigaretten, als sie wieder einmal vergeblich zum Telefonhörer griff, um von irgendeinem Fremden die mildtätige Gabe des samariterhaften Zuhörens zu erflehen? Was treibt uns in Gedanken an James Dean beinahe zur Verzweiflung? Jener Moment, als er an der Seite des deutschen Monteurs das Gaspedal seines Porsche voll herunterdrückte und der Fahrtwind ihm die Sinne zu rauben schien und die Landschaft braungrün an ihm vorüberwischte und der Himmel so nah war und er sich endlich, letztlich, free at last fühlte? Wie ist uns zumute, wenn wir an jenen 16. August 1977 denken, als ein Erzengel vor den Toren von Graceland Wache hielt, als sich die Wolken herabsenkten, als es dem Orkan die Sturmfahne verschlug und der tote King in den Rock'n'Roll-Himmel emporstieg. Elvis. Das sind ein paar Textzeilen, wie die Fetzen einer ausgelesenen Zeitung, die der Wind durch die Straßen einer verlassenen Goldgräberstadt treibt. Elvis, das sind Geisterbilder von einem Lächeln, einer charakteristischen Hüftbewegung, schlackernden Beinen und einem Satintuch, das in Zeitlupe dem Meer der ausgestreckten Fanarme entgegengleitet. Das Schweißtuch des Elvis Eternus. Der Elvis in unserer Erinnerung ist ein anderer Elvis als jener, der so jämmerlich in der Tür zum Badezimmer zusammensackte. In unserer Erinnerung ist immer Blue Hawaii. In unserer Erinnerung sind Cadillacs, hübsche willige Girls, Goldplatten, saftige Deals vom Colonel mit einem jovialen Lächeln schwungvoll unterschrieben. In unserer Erinnerung zieht Elvis eine Kuckucksuhr auf, während er liebevoll seine Mama anschaut und sich stolz in der vaterländischen Uniform reckt. Der Elvis unserer wundgescheuerten Sehnsüchte und arglosen Fantasien kennt keinen Schmerz, keine Einsamkeit, keine Selbstsucht, keinen Jähzorn, keine Niederlagen und Todesahnungen. Der Elvis, der in unseren verlorenen Jugendträumen lebt, ist immer noch das schüchterne Kid mit der großen Gitarre, sitzt da auf der Ladefläche seines klapprigen Lastwagens und schaut in den Sonnenuntergang am Mississippi, träumt davon, dass ein Showboot vorüberzieht und ihn entführt in die Welt der bunten Lichter, rauschhaften Nächte, sinnbetörenden Applausorgien. Ich hörte als erster die Neuigkeiten, heute Nacht wird schwungvoll gerockt, sang Elvis in Sam Phillips' kleinem Studio in Memphis. Die Nacht, als Rock'n'Roll jung war, als niemand etwas zu verlieren hatte, als die Rebellion noch keines ihrer Kinder gefressen hatte. The old hometown looks the same as I step down from the train, and there to meet me is my mama. My papa down a road I look, and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, and they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. Oh, it's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry. And there's that old oak tree that I used to play on. Yeah, down the lane I'd walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, and they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. Oh, it's good to touch the green, green grass of home. Then I awake and look around me. Four gray walls surround me, and I realize I was old. Dreaming. Well, there's a garden, there's a sad old padre. Arm in arm, we'll walk at daybreak again. I'll touch the green, green grass of home. Yes, and they'll all come to see me in the shade of an old oak tree, as they lay me beneath the green, green grass of home. Klaus und Hans-Gert sind am Telefon. Ey, komm mal rüber, du lachst dich kaputt. Es ist die erste Platte, die einem je untergekommen ist. Du flippst aus, wenn du das hörst. Du flippst aus, haben sie natürlich nicht gesagt. Es ist schließlich 1956 und Grace Kelly hat gerade ihren Oscar für ein Mädchen vom Lande gewonnen. Ich stotze rüber und sie legen die Platte auf. Ich höre zu, ich bin ganz still, ich bin baff, ich bin wie hypnotisiert. Jener Moment, wo man sich ganz verliert, wo man dahinschmilzt in einem Schock der Erkenntnis. Ja, das ist es, was ich alle Jahre empfunden habe. Ich konnte es nicht ausdrücken, nicht erklären. Ich hatte keinen Namen dafür. Ich konnte mir keinen Vers drauf machen. Aber auf einmal, well, since my baby left me, ich kann es sehen, ich kann es fühlen, ich kann es anfassen. I found a new place to dwell. Ich sehe es vor mir. Ich bin da, wo ich eigentlich unbewusst immer gewesen bin. Down at the end of Lonely Street, at Heartbreak Hotel. Die düsterste aller Seitenstraßen des Lebens, die Sackgasse aller Illusionen, die verkehrte Seite der Einbahnstraße zum Glück. Und ich sehe den Hotelpagen, wie er an einer Säule lehnt und die Schultern von einem unaufhörlichen Schluchzen geschüttelt werden. Ich sehe den pickligen Jüngling an der Rezeption, wie er auf einem quietschenden Bürostuhl hinter dem viel zu großen Schreibtisch hervorschaut, schwarzes Hemd, graues Gesicht, dunkle Ringe unter den Augen. Alle Schlüsselfächer sind leer, staubig, mit zerrissenen Spinnweben in den Ecken. Niemand war da. Niemand wird kommen. Es ist der schreckliche, ernüchternde, einzigartige Augenblick der großen amerikanischen Einsamkeit leergelebter Neonmotels an den Überlandstraßen ins Nirgendwo. Jene Perfektion der Einsamkeit, wo alles Schmerz und Verlorenheit ist. Jene wonnige Qual der Ausweglosigkeit einer Teenager-Existenz, die einen rettungslos durchdringt und vor der man gleichzeitig wie durch einen magischen Schutzschild durch jene Stimme bewahrt wird. Jene Stimme, die am Leben gehärtet scheint, mit der Integrität einer ursprünglichen Verletzlichkeit und einer unendlich wohltuenden Sinnlichkeit. It's been so lonely, baby. So lonely, baby. So lonely. I could die. Diese schönen, traurigen, erhabenen Verse. Der Schauer ist mein geheimer, ganz persönlicher, pubertärer Schauer. Der Schmerz ist nicht von der Art, wie ihn Mom und Dad gefühlt haben mögen, als sie vom Flugzeugabsturz Glenn Millers erfuhren. Die Freude ist so total, so rauschhaft, allumfassend. Ich bin heute jung und mir ist das Erwachsenwerden scheißegal. Diese Stimme, die von ferne mein Ohr wispert, die jede Faser meiner Existenz durchtrennt und mich vollständig in Wonne auflöst, diese Stimme der zärtlichen Entsagung und raubolzigen Herausforderung, knallt mich auf die Hebebühne eines ganz neuen Lebens, treibt mich hoch, gibt mir Kraft, Mut und vor allem ein unbeschreibliches Glücksgefühl. Heute Nacht weiß ich auf einmal, was es heißt, jung zu sein. Und er gehört zu meinem Leben. Er ist Teil meines Lebens. Er ist mein Leben. Vielleicht war alles anders. Vielleicht hat Peter Kraus gereicht. Vielleicht war Ted Herold schon zu viel des Exotischen. Vielleicht war der Schluck auf Singsang der Conny Froboess schon nahe an der Grenze zum Unschicklichen. Nur nicht auffallen war damals die Devise in Deutschland. Immer nur vorwärts mit Scheuklappen. Solange es vorwärts geht, geht's uns gut. Rock'n'Roll? Ein Rülpser der Unzufriedenen? Ja, wer hat denn hier ein Recht, unzufrieden zu sein? War ich vielleicht unzufrieden, als ich mit meinen Schleifsteinen von Tür zu Tür gezogen bin und Mutter die Trümmer geputzt hat? Dann nimmt sich der Bengel raus, unzufrieden zu sein. Optimismus ist angesagt. Ja, kennst du denn den Ludwig Erhard nicht? Ich kannte noch nicht mal Heinz Erhard. Ich habe nur diese Platte gehört, als ich eigentlich für Mutter einen Operettenquerschnitt von Paul Abraham kaufen wollte. Komisch. Mir ging's genauso wie Elvis. Bei dem hat doch auch alles in einem Plattenladen angefangen. Mit einem Geschenk für seine Mutter. So träumte ich mich in eine Vergangenheit mit Elvis hinein, die ich doch nie erlebt hatte. So hätte es sein können, dann wäre ich der erste autorisierte Elvis-Fan in unserer Stadt. Einer, der die volle Erinnerung hat. Ein rares Exemplar zu hegen und zu pflegen. einer, der von Anfang an glaubte, unerschütterlich glaubte und sich nicht abschrecken, einschüchtern und verdrängen ließ. Und Jahre später fuhren wir irgendwo auf der Autobahn durch Südwestdeutschland und nach der Verkehrsdurchsage kam Suspicious Minds. Und ich fuhr auf den nächsten Rastplatz, hielt an, legte den Kopf aufs Lenkrad und heulte los. Er konnte es noch, mein Gott. Er konnte es noch. Er war immer noch der Größte. Und ich dachte schon, er sei ein staubiges Reliquienbild auf dem Gerümpelboden meiner chaotischen Jugend. Jetzt sind wir älter, unsentimental, zynisch. Wir wissen, er war nicht perfekt. Er war noch nicht mal annähernd perfekt. Er kam mit sich nicht zurecht. Er verlor sich im Paradiesgarten seiner erfüllten Träume, den wir mit unserer wahnwitzig hudelnden Verehrung zu einem Labyrinth getrampelt hatten. Elvis strauchelte im Unterholz unserer ekstatisch hochgereckten Arme, er stürzte in die Flutwelle unserer heiser hysterischen Schreie, unsere geile Lust, morgen und abendfüllend unbedingter Fan sein zu wollen, baute Mauern der blindwütigen Kultmanie. Im Kesseltreiben der Autogrammjäger, Abknutschienen und Komplimenteschleuderer riss ihm der Geduldsfaden, platzte sein Nervenkostüm, blutete seine Persönlichkeit vollkommen aus. »Ich hab kein Herz aus Holz«, schrie er hinter dunkelgetönten Limousinenfenstern. Aber die Luxuskarossen waren schallgedämpft. Die Fans sahen nur den aufgerissenen Mund. »Guck mal, er singt für uns«, sagten sie. Er macht, was wir wollen. Er ist unser Star. Wir besitzen ihn. Er spielt voll mit, da wo sich andere als vermeintliche Individualisten aufspielen. Wie kann denn ein Junge aus Tupelo, so ein kleiner, schüchterner Bengel aus dem Landarbeiterproletariat, das alles verkraften? Habt ihr mal daran gedacht? Bloß weil er zu höflich war, uns eins in die Fresse zu hauen, haben wir uns dreist eingebildet, im Preis einer Single sei das Eindringen in sein Schlafzimmer mit eingeschlossen. Bloß weil der Colonel mal so nebenbei gewerbetextet hatte, 50 Millionen Elvis-Fans können sich nicht irren, erlagen wir dem Irrtum, für eine LP dürften wir ihm die Kleider vom Leib reißen und seine Familie um den Schlaf bringen. Lumpenpack von Fans, das wir sind. Wir haben Elvis auf dem Gewissen. Er ist nicht für uns gestorben, wie Jesus für die armen Sünder. Er ist unseretwegen krepiert, wie ein armer Muschkote, der in die Schützengräben eines sinnlosen Krieges getrieben wird. Ja, heul nur, teure Freundin, mit der dicken Autogrammbildmappe im Mahagonischrank. Ja, fluch dich nur verlegen aus der Verantwortung raus, Großvater der Bewegung, der immer noch die Haare und Klamotten wie der King trägt und jedes Jahr statt nach Mallorca nur nach Memphis pilgert. Wir sind die Killer-Baby. Vergiss doch die Drogen, die ungetreuen Freunde, den Tourneestress und die Erschöpfung im Plattenstudio. Wir sind die Killer. Wir haben's auf die Spitze getrieben. Da musste er wohl so werden. Da konnte er gar nicht mehr anders. Da hatte er keine Wahl. Nur die Qual des letzten, langsamen, leidenschweren Abschieds. Halleluja! So feiert man seine Helden in die Grube hinein. Viele Fans der frühen Jahre sind im Lauf der Zeit von ihm abgefallen. Sie hatten sich einstmals so sehr mit Elvis identifiziert, dass sie in dem alternden, launischen, dicklichen, Las Vegas-orientierten Star das Bild ihrer verbleichenden Jugend zu erblicken glaubten. Und sie bildeten sich ein, wenn sie dieses Bild durch Indifferenz oder Abscheu beschädigten, würden sie wie Dorian Gray ihren eigenen Alterungsprozess aufhalten. Als Elvis starb und die Schreckensbilder der letzten Jahre noch einmal um die Welt gingen, da merkten viele Fans von einst, wie alt sie doch geworden sind. Und sie beeilten sich, das lädierte Bild wieder zu restaurieren oder besser zu retuschieren. Auf einmal war alles vergeben, was die letzten 20 Jahre seines Lebens für gläubige Rockfans so peinlich gemacht hatte. Nostalgie triumphierte über Neid und Nachrede. Welchen Elvis wird die Nachwelt in der Erinnerung behalten? Den Rockrebellen aus Zufall? Den Prinzen der Showbühnen? Den leidenden, lamentierenden, dahinsiechenden Altstar? Fragen Sie einen Elvis-Fanclub. Fragen Sie einen Kritiker in mittleren Jahren. Fragen Sie einen New-Wave-Rocker, einen Popper, Preppy, Teddyboy, einen Rhythm-Blues-Forscher weiß oder einen schwarzen Politagitator aus dem Ghetto. Jeder hat seinen Elvis parat. Als Antityp, als Kultfigur, als Aushängeschild oder als Fußnote in der Musikgeschichte. Wer Elvis in der Clubgemeinde kultisch verehrt, möchte sich nicht eingestehen, dass das vergöttlichte Idol allzu tragisch menschliche Eigenarten nicht unterdrücken konnte und nicht wenige Unarten kultivierte. Wer will schon von Exzessen in Graceland hören? Wer will schon Verrisse seiner schrecklichen Filme lesen? Wer hat schon den Mut, die Ohren nicht vor der Tatsache zu verschließen, dass Elvis aus künstlerischer Desinteressiertheit sein Image zu einem Woolworth-Billigpreisartikel verkommen ließ? Er kann doch so tolle Musik machen, wenn er sich nur zusammenreißt, klagten seine wahren Freunde, die engagierten Kritiker. Warum muss er denn immer alles nur wegwerfen? Wahrscheinlich, weil ihm die Gabe seines außergewöhnlichen Talentes nicht so wichtig erschien wie jenen Fans, die in seinen Schallplatten künstlerische Äußerungen sehen und hören wollten, aber lediglich zumeist Supermarktartikel bekamen. Für den Colonel war Elvis nur ein Objekt zum Vermarkten. Er kann gar keine wahre Sympathie für den Menschen Elvis Presley empfunden haben. Sonst hätte er ihm die besten Songschreiber, Arrangeure, Plattenhüllendesigner und Drehbuchautoren besorgt. Der Absatz wäre der gleiche geblieben, aber das Image hätte nicht gelitten. Elvis mochte Ende der 60er Jahre gespürt haben, in was für ein goldenes Ghetto ihn der Colonel da hineinbuxiert hatte. Für einen Augenblick, für eine Fernsehshow und zwei LPs reichten der Verdruss und die Einsicht nach den schrecklichen Filmjahren, dann setzte wieder die Apathie ein, die Unsicherheit gegenüber dem eigenen Urteil, der Verdruss über sein verkorkstes Privatleben. Der Colonel verfuhr mit Elvis nicht anders wie mit seinen grotesken Jahrmarktsattraktionen. Was kümmerten ihn die verklebten Federn der gelb angestrichenen Spatzen? Was scherten ihn die versenkten Füße der tanzenden Hühner? Wie viel galt ihm die Enttäuschung der geneppten Kinder, die seine verdünnte Brause tranken? Der Colonel ist der Schurke in dieser Tragödie. Ein Mephisto der besonderen Art, der Elvis mit Glanz und Glorie ausstaffierte, aber in seiner Raffgier, seiner Lust am falschen Tricksen und Traktieren die außerordentlichen Gaben seines Klienten verprasste. Nur die Geduld der Kritiker, Musikexperten und rockhistorisch versierten Fans half Elvis über jene dunklen Jahre hinweg. Sie wussten, er könnte das Telefonbuch von Waco, Texas singen, und trotzdem würde diese wahrhaft begnadet expressive Stimme das eintönige Material tragen. Jeder andere Künstler mit einem weniger ausgeprägten Talentprofil wäre bei der schauerlichen Art, wie der Colonel Elvis verwirtschaftete, in den Augen der Öffentlichkeit erledigt. Elvis hielt sich 20 Jahre lang. Dann brachten ihn der Colonel und die wild entschlossenen, rücksichtslosen Fans doch noch zur Strecke. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la had taken the time to show me. Would you be lonely? Where will I go? Who will I have to lie beside? This emptiness inside me. Tried so hard each time I just can't make it. Feeling fast vibrations and I just can't take it. Living from day to day, chasing a dream. Can't make it. Feeling fast vibrations and I just can't take it. Living from day to day, chasing a dream. Elvis hat den Rock'n'Roll nicht erfunden. Niemand hat irgendetwas in den Genres der Musik erfunden, aber irgendjemand wird zum obersten Repräsentanten einer neuen Szene gekürt, zum King. Elvis war noch nicht mal der Rebell par excellence. Er war religiös, patriotisch, hatte Familiensinn und trat durchaus bescheiden auf, mit sachter Selbstironie in jenen Momenten, da sich die Dämonen seiner späten Jahre noch im Hintergrund hielten. Die meisten Elvis-Trauergäste, die gegen die Tore von Graceland anrennen, schätzen ja gerade den Kartoffelbrei Elvis, die sirupsüßen Balladen, die Liberace-Capes. Wenn Elvis 1976 den Colonel gefeuert und sich danach radikal abgespeckt hätte, wenn er sich einen Heavy-Metal-Rock-Producer nach Memphis geholt hätte, wenn er in seinen Videoclips die Konsumterroristen, die zynischen Aufrüster, die bigotten Einpeitscher der sogenannten moralischen Mehrheit veralbert und attackiert hätte, wären doch den meisten Elvis-Fans das Blut in den Adern gefroren. Wenn, hätte, Elvis wäre da nicht Elvis gewesen, die Entwicklung zum respektablen Matinee-Idol der kleinen Leute aus den kleinen Städten war schon früh in seinem Charakter angelegt, er schien dazu bestimmt, wieder einmal die uramerikanische Erfolgsstory auf unwiederholbare Weise zu illustrieren. Vom Lumpennest Tupelo zur Luxusvilla Graceland im Eiltempo, ohne Rückschläge, bis der Kelch zur Neige ging. Wenn aber Elvis gegen sein Image und auch gegen sein Naturell seine Ketten gesprengt hätte, womöglich wäre er heute noch am Leben. Doch es gab offenbar kein Zurück mehr. Es gab gar nicht die Vision eines solchen Zurück. Als ich ein Junge war, war ich der Held in Comicbüchern und Filmen. Das habe ich mir immer meinen Träumen so vorgestellt. Ich bin mit diesem Traum groß geworden. Ich habe ihn dann voll ausgelebt. Mehr kann ein Mensch nicht verlangen. Elvis, der Superman des Rock, der Captain Marvel des Country, der Batman des Blues. eine Comicstrip-Figur in den Geschichtsbüchern der Rockmusik. Er schien mit dieser Rolle zufrieden zu sein. Ihm genügt es offenbar, Seelentröster der im Leben zu kurz gekommenen zu sein, der verzagten, verzweifelten, desorientierten, Showsteller für kleinbürgerliche Amüsierbedürfnisse, Pfadfinder mit einem frommen Lied auf den Lippen und Klippschulweisheiten in Reimform. Er hätte so viel mehr sein können. Er hatte die Gaben, er hatte die Chancen, er hatte die Publikumsaufmerksamkeit. Aber ihm gefiel die eine Rolle, die bequeme Rolle. Und das war eine Zeit lang gut so. Dann konnte er gar nicht mehr aus dieser Rolle fallen und die Tragödie setzte ein. So blieb er bis zum bitteren Pillenende, was seine rabiatesten Verehrer, die so lieb und gleichzeitig so grausam sein konnten, von ihm verlangten. King der verlorenen Herzen. The first time ever I saw your face, I thought the sun rose in your eyes, and the moon and stars were the gifts you gave to the dark and the skies, my love, to the dark and the empty skies. The first time ever I kissed your mouth, I felt the earth move in my hand. Like the trembling heart of a captive bird that was there at my command, my love, that was there at my command. Elvis Presley King, so nannte Barry Graves seine zehnteilige Serie, die der RIAS 1984 ausstrahlte. Der Zusammenschnitt, den wir Ihnen einmal im Monat seit Mitte vergangenen Jahres präsentierten, endet heute. Barry Graves und Elvis begleiten uns dennoch bis ans Ende dieser Sendung. 11 Jahre zuvor, am 12.01.1973, sendete der RIAS ein von Graves verfasstes Hörbild. Unter der Regie von Hans-Ulrich Minke geht es dabei um Szenen und Klänge zum Rock'n'Roll, um das Lebensgefühl einer protestierenden Jugend, um Freiheitsdrang, Grenzenlosigkeit und Leidenschaft. Begriffe, die Presley damals verkörperte. Elvis Presley oder Rebellion ohne Ziel, nannte Graves seine Sendung damals. Wer schiebt denn heute die Kugel, Tiger? Die ganze Gemeinde. 9:30 auf dem Rennplatz. Das Motto, alter Kampfgenosse? Kraft und Frohsinn. Ein richtiger Mann heult nicht, er schlägt zurück. Wir werden wohl mit Karacho die Straße auslöten. Immer halblang, Babyfetz. Du hast nicht das Kommando. Und wenn sie mich verknacken, dann soll mich kein Milchgesicht reingerissen haben. Da spuckt er wieder große Töne, der halbgare Laffe. Ich hab gute Laune, kleiner Kacker. Sonst würde dir meine stahlgehärtete Faust das Gesicht blitzblank radieren. Für Kinder gibt's heute Lutschbonbons. Klar, Fresse auf, Gehirnklappe zu. Wie war denn das vor 3 Tagen am Südwestkorso? Hm? Wer hat denn da gekniffen, als er dem Taxifahrer eins mit der Fahrradkette überziehen sollte? Hm? Unser kleiner Trippelhase vergisst wohl ganz die Spielregeln bei unseren heiteren Partien. Also zum Mitschreiben für unser Krautwürstchen. Wer die überlegenen technischen Mittel hat, wird nicht provoziert. Der Kerl hat ein Auto und ein Funksprechgerät. Und wir hatten nur deine scheiß Karre, die man wohl erst besprechen muss, damit sie termingerecht die Lunte ansteckt. Blöde Waschweiber. Was quatschst du da ins Bier? Blöde Waschweiber. Labern und labern, wer denn mehr Kerl ist. Fennig Fuchser. Alle Scheiße. Hier hängen wir und warten, dass der feine King kommt. King Kong kommt, komma. Quatsch nicht, dämlich. Er hat den meisten Grips. In deinen hellen Momenten erkennst du immerhin, wie sehr du dämlich bist. Ich will dir einmal eines sagen, Babyfritzchen. Der legt mich nie rein. Mich legt keiner rein. Meinst du, weil er da auf seiner Schrammelbox ein feines Liedfein runterrülpst, da schmeiß ich mich für den in den Dreck? Was heißt denn, der hat den meisten Grips? Sind wir denn alle doof? Blöde Kacker, die Maschine nicht in die Kurve drücken können? Nee, Junge. Wir sind ein Team. Ist jeder gleiche Klasse. Ausnahmsweise auch mal du. Ohne den Rest von uns ist jeder für sich allein ein Tränentier auf weiter Wüste. Mannschaftsgeist. Genau. Der Kerl ist doch nur von uns delegiert. Einer muss ja für uns mit den anderen Typen sprechen. Lass den sich mal King nennen, wenn es ihm Spaß macht. Aber ich will dir mal eines sagen. King. Nennt ihr alle. Alle für einen, einer für alle. Na gut, sein Alter hat die Reparaturwerkstatt. Das hilft uns schon eine ganze Menge. Aber Tiger hat die Funkkontakte. Karlemann zieht die Fäden zu den Panzers. Du bist der Kleinste, kriegst überall durch. Und Janis wirft die Messer am besten. Jeder zählt hier. Stopf dir das in deine Tüte, kleiner Leuchter, und öde mich nicht ewig mit deinen Heldenoperetten vom King an. Sonst lege ich dir noch mal einen Bierschaumteppich in die Fresse. Ist der immer so, wenn er gesoffen hat? Wer bist du denn, Krabbe? Wer bist du denn, Kater? Fragst eine Frau aus, als wenn du eine Göre vor dir hättest. Hier staubt der Kinderbruder ja wieder. Eine Frau, keine Titten, ich habe eine Frau. Lass dich am Riemen, Dandy. Du weißt nicht, was du sagst, teurer Bruder. Was er wirklich sagen will, mein kleines Fräulein aus dem Niemandsland. Wenn ein Zahn dabei ist, dann wird ein Tischtuch aufgelegt. Dann reißt man sich zusammen. Oder wie du sagen würdest, Tigerlein, man reißt sich am Riemen. Obszöne Sau. Wo hast denn das Wort her? Auf der Schule gelernt, kleine Bordsteinschwalbe. Schule. S-C-H-U-L-E. Ach, unser Kleiner geht noch zur Schule. Mit Butterbrot von Mutti im Tornister. Was machst denn du tagsüber? Sie rocken mächtig in Boston, in Pittsburgh, PA. Überall in Texas und an der Frisco Bay, überall in St. Louis, unten in New Orleans, tanzen die süßen kleinen Sixteens. Pam Ann und Baby Fritz hocken vor der Jukebox in einem schäbigen Schuppen, der sich Starlight Club nennt, und träumen vom Erwachsensein. Wenn ich groß bin, ich weiß gar nicht, ich möchte nicht so wie Mutter werden. Sich immer abplacken. Eine polnische Waschfrau hat nicht zu lachen. Ich möchte viel lieber im Büro. Naja, Sekretärin und so. Ich möchte Reisen machen. Ich möchte wie Debbie Reynolds aussehen. Ich glaube, dann komme ich besser an bei den Jungs. Ich möchte richtig Mädchen sein. Nicht immer halber Junge. Aber wenn man nicht in der Strickstube sitzen will, dann muss man doch zu einer Gang gehören. Und da brauchen sie keine Kaffeefräuleins. Da muss man einfach Kumpel sein. Ich habe neulich ein Lied von Doris Day gehört. Was sein wird, wird sein. Wenn ich mal Kinder hab, 2 oder 3. Diese jungen Leute träumen von was, wissen nicht wovon, wissen nicht, wie sie den Traum weiterträumen können. Sie können ihn nicht im Versandhaus bestellen. Sie können ihn nicht bei ihrer Radiostation anfordern. Sie werden ihn nie in ihren Zeitschriften wiedersehen. Denn das Versandhaus ist nicht ihr Versandhaus und führt nicht ihre Kragenweite. Es gibt keine Radiostation, die ihre Radiostation wäre, sondern nur die patriotische Einheitswelle. Und was heißt ihre Zeitschriften? Hier ist deine Bibel, hat die Mutter gesagt. Und zum Bar Mitzwa kriegst du ein Abonnement von Reader's Digest. Elvis? Ja, Sir. Elvis, die brauchen dich. Ah, ja, Sir. Elvis, hör mal zu. Sir? Elvis, den Typen ist es egal, ob ganz Paris von der Liebe träumt oder vom Eiffelturm erschlagen wird. Gib ihm keine Bonbons. Gib ihm grünen, schmierigen Kaugummi. Ja, Sir. Grünen, schmierigen Kaugummi. Okay. Seif sie nicht ein mit dem weinerlichen Halleluja der weißen Tränenbüchsen. Lass sie mal ein bisschen schwarzen Pfeffer kosten. Zeig ihnen, wie das die Neger bei euch im Mississippi machen. Wenn sie sagen, Jungs und Mädchen sehen untenrum gleich aus, lass sie wenigstens ahnen, was für hübsche Überraschungen unter der Gürtellinie warten. Wenn sie den Himmel voller Geigen wollen, gib ihnen die Hölle. Die Hölle ist. Die Hölle ist in dir. Ja, Sir. Die Hölle ist in mir. Verdammt nochmal! Die Hölle! Schrei es diesen verdammten Erwachsenen ins Ohr. Schrei es so laut du kannst. Schrei es, bis dir die Lungen platzen. Bis deine Gitarre auf dem Bühnenboden splittert und dein goldener Anzug wieder vorn im Tempel mitten durchreißt. Sag ihnen, du kannst mir mein Haus wegnehmen, mein Auto, meine Gitarre, mein... weiß der Teufel was. Aber Freundchen... Aber, Freundchen, untersteh dich, mir auf meine blauen Wildlederschuhe zu treten. Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready, now go, can't go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slapping my name all over the place. Well, do anything that you wanna do, but I'm a honey, lay on the blue shoe. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, but let me over my blue suede shoe. Let's go! Drink my liquor from an old fruit jar. Do anything that you wanna do. Honey, lay off of my shoes and no shoes. Step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me off of my blue suede shoe. Rock it! Show. Three to get ready now. Go, go, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but let me open my blue suede shoe. Oh, it's blue suede shoes. Blue suede shoes. Yeah! Blue suede shoes, baby. Blue suede shoes. Well, you can do anything. Was machen deine Alten? Gucken Fernsehen. Und deine? Ach, das Gleiche. Die hätten mich heute Abend fast nicht rausgelassen. Wieso? Immer dasselbe. Der Vater sich meinte, der Zeitung hochhaft, kräht Mutter gleich aus der Küche. Mach das Fernsehen an, Eugene. Die Tagesschau und dann Ratespiele und dann Film und dann noch ein Film, vielleicht auch mal Baseball. Ah, sind gerade die Weltmeisterschaften, ne? Ja, darum ging's ja. Ich wollte gerne auf Kanal 9 die Sullivan-Show sehen. Da sollte heute Abend so eine spanische Folklore-Truppe auftreten. Interessierst du dich denn für sowas? Nee, aber da war noch ein Sänger angekündigt, Elvis Presley. Ich habe meinem Vater natürlich die Spanier vorgeschoben. Elvis, ist das nicht der, der so mit den Hüften wackelt und so irre singt? Ein scharfer Macker. Heißt, ja, den hatte meine Alte wohl schon mal vorher im Fernsehen gesehen oder in der Zeitung gelesen, ist ja auch scheißegal. Jedenfalls können sie den Kerl nicht ausstehen. Als ich dann sagte, dass ich bei Onkel Ed die Spanier vors Gemüt führen wollte, da habe ich den Alten ein bisschen lange damit angeleuchtet. Jedenfalls fing er plötzlich an zu schreien. Lass mich in Ruhe mit deinen scheiß Spaniern, diese Macaroni-Fresse. Sind doch keine Italiener, habe ich dann gesagt. Außerdem red nicht so über Leute, das ist ja auch nicht gerne, wenn dich jemand einen dreckigen Pollack nennt. Genau. Ja, das hat natürlich den Senf aufs Würstchen gegeben. Aber mein Alter springt auf, brüllt rum. Was erlaubst du dir, Drecksack? Lümmel, Hurensohn. Ja, das hätte er nicht sagen sollen. Meine Mutter, wie eine Hyäne, kommt aus der Küche geschossen und schmeißt einen großen Bratenteller nach meinem Alten. Der bückt sich und die gepflegte Familienplatte landet mitten in der Glotze. Peng. Der Fernseher hatte sich verabschiedet. Ah, du spinnst doch. Das hast du alles erfunden. Das ist doch ganz üble Klamotte, Mensch. Ach, den Film habe ich gesehen. Irgendwas. War das nicht neulich, als Dean Martin und Jerry Lewis in diese Hafenkneipe kommen? Nee, ist ja auch egal. Jedenfalls dampfte die Bude bei uns. Nachdem meine Eltern wieder vom Siedepunkt runter waren, fing meine Alte an zu heulen. Kommt er das her? Das kommt er von Arnold, weil die uns zu viel Freiheiten lässt. Immer nur ist er auf der Straße. Das lernt man schon auf der Straße. In die Schule sollte er gehen, fleißig lernen sollte, damit er mal Ingenieur wird. Ingenieur? Willst du denn das wirklich werden? Wozu denn? Ach was, meine Alte träumt davon, dass ihr Sohn meiner Zeitung abgebildet ist und drunter steht Joseph Mankiewicz, Erbauer der Brooklyn Bridge. Hast du eigentlich deine Eltern, Tiger Blue? Ach, warum denn? Nö, hassen tue ich sie nicht. Sie haben mir alles gegeben, was sie geben konnten, na, oder was sie für richtig hielten. Nee, ich hasse sie nicht. Man soll doch seine Eltern nicht hassen. Naja, so redet der Pfaffe, aber ehrlich gesagt, lieben tue ich sie auch nicht. Mensch, was die für ein beschissenes Leben leben. Was haben die denn vom Leben? Steh auf, Arnold. Oh, lass mich doch noch schlafen. Arnold, deine Kinder brauchen den Ernährer. Ja, ob der sie nur eine halbe Stunde später ernährt oder nicht. Arnold, willst du deine Stelle verlieren? Willst du wieder stempeln gehen? Sollen wir auf der Straße liegen, von der Fürsorge durchgezogen werden, hä? Hast immer zu essen gehabt, Frau. Bist noch nie zu kurz gekommen. Arnold, rechne mir nicht die letzten 20 Jahre vor. Steh endlich auf, sonst kriegst du den Zug nicht mehr. Ach, leck mich am Arsch. Arnold, diese Sprache vor den Kindern, reiß dich zusammen. Wir sind nicht mehr in Polen. In Amerika spricht man nicht so. Hast du sie jemals im Fernsehen so reden gehört? Es waren gute Predigten, sagte die Nachbarsfrau. Eine Menge Leute wurden gerettet. Elvis, der kleine schüchterne Knabe mit dem verkniffenen Mund. Auch so einer, der auf der falschen Seite der Eisenbahnlinie geboren ist. In East Tupelo, Mississippi, wo die kleinen Tagelöhner wohnten, wo die Bretterbuden der Schwarzen nicht weit waren. Kaum Arbeit, wenig zu essen, aber es waren einfache, ehrliche Leute. Und in der Kirche wurde eine Menge von ihnen gerettet. Mama, da ist nichts Böses bei der Art, wie ich mich auf der Bühne bewege. Ich mache das nicht, weil es obszön ist. Ich kann einfach gar nicht anders. Ich kann nicht stillstehen und einfach singen. Und er liebte seine Mutter. Wie schön, dass er später ein Lied für seine tote Mutter hatte. Mama liebte die Rosen. Wir gingen immer zu diesen religiösen Gesangsabenden. Da hatten sie diese Sänger, wirklich prima Sänger. Aber irgendwie reagierte keiner drauf. Und dann hatten sie die Prediger und die fetzten überall rum, sprangen aufs Piano, machten allerhand Verrenkungen. Die Leute mochten sie. Ich glaube, ich habe von denen gelernt. They call me poor boy, poor boy, poor boy. But I ain't lonesome and I ain't blue. Cause I could never be a poor boy. As long as I've got a darling like you. Ain't got a crust, ain't got a cent. Can't buy a jug, can't pay the rent. I got a heart full of dreams and a lot of memories. And that's enough.